like it like that. Bling, bling. Girl, drop that. Yeah, don't put lift off. Ist kaputt. Du hast Handzug Nummer 5, du hättest gezogen. Dann hat das Signal 3 so lang geblinkt. Ist es nur noch Plastik stinkt? Stinkt. Auch am Meer stinkt es nach Plastikkram. Denn die Elektrik wird ja viel zu warm. Und die Entrauchungsanlage ist auch defekt. Aber mit der Reparatur kommen die gleich vom Fleck. Das wäre alles nicht passiert, hätte ich den Müller engagiert. Hätte ich den Müller engagiert. Und würde alles ganz schnell richten, ohne auf den ganzen Luxus zu verzichten. Spätestens in 20 Jahren würden alle mit dem Wagen fahren. Dann ist es so ganz brutal runtergekracht und hat die Entrauchungsanlage am Flughafen kaputt gemacht. Auch die Gepäckbänder sind alle kaputt. Nur beim 17 hat einmal kurz gezuckt. Und deine Klimaanlage stimmt nicht in dem Plan. Dafür fehlt jetzt eine Lüftungs-S-Bahn. Das wäre alles nicht passiert, hätte ich den Mädern engagiert. Schnee und würde alles ganz schnell richten, ohne auf den ganzen Luxus zu verzichten. Spätestens in 20 Jahren würden alle den Denkwagen fahren. Das wäre alles nicht passiert, hätte ich den Müller engagiert. Hätte ich den Müller engagiert. That's right.